Dies ist ein Lehrstück von vier Partisanen, uraufgeführt im Mai 68, mit einer Nutzanwendung für uns in der letzten Strophe. Das war bei Dananger Mondfalter Fluss, sie waren nur vier und ein leichtes MG. Und am anderen Ufer vom Mondfalter Fluss stand ein Panzer der glücklosen US-Armee. Und sie mussten über den Mondfalter Fluss, ein Mann und drei Mädchen der FNL. Und der Mond stand über dem Mondfalter Fluss, und der Mond im Vietnam ist im Mai sehr hell. Und der Mond im Vietnam ist im Mai sehr hell. Und der Mond im Vietnam ist im Mai sehr hell. Ho Chi Minhs Partisanen kennen den Feind und wissen, wovon der Soldat meistens träumt. Besonders dann, wenn der Mond so hell scheint und Wasser um silberne Steine scheint. Sie zogen die schwarzen Pyjamas aus, die Mädchen, und liefen nackt in den Fluss und lachten und winkten, und das sah sehr schön aus. Drei nackte Mädchen im Mondfalter Fluss, drei nackte Mädchen im Mondfalter Fluss, drei nackte Mädchen im Mondfalter Fluss. Da vergisst der Soldat sehr schnell seine Pflicht zur wachsamen Feindbeobachtung. Also verurteilt die sechs Grenadiere nicht, die waren alle auch viel zu jung. Aus dem Panzer heraus in den Mondfalter Fluss sprangen sechs Boys der US-Armee. Doch die drei Mädchen im Mondfalter Fluss, am anderen Ufer erreichten sie nie, am anderen Ufer erreichten sie nie, am anderen Ufer erreichten sie nie. Das war bei Danang im Mondfalter Fluss, da färbte das Wasser sich rot. Ein leichtes MG schießt sehr schnell sehr viel Schuss, und die sechs Grenadiere waren schnell tot. Von dieser Geschichte ist die Moral: es lohnt sich nicht lange darüber zu flennen. Es lohnt sich nur dies, überlegt einfach mal, was die vier Partisanen uns lehren können. Was die vier Partisanen uns lehren können, was die vier Partisanen uns lehren können. So fahren zum Beispiel doch jede Nacht die Bild-Zeitungslieferwagen hinaus über einsame Straßen, und umgebt mal acht, also ein paar Genossinnen ziehen sich aus und winken und lachen im Scheinwerferlicht. Die Fahrer halten und springen heraus. Nein, Maschinengewehre, die brauchen wir noch nicht. Wir schicken die Fahrer einfach nach Haus. Wir schicken die Fahrer einfach nach Haus. Wir schicken die Fahrer einfach nach Haus.